This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes, to the new world order. Ja, hallo, und hier ist der Detlev vom Wake News Radio. Wir haben heute den 11. Oktober 2011. Ja, der 11.10.11., ne? Also ist auch wieder eine interessante Zahl. Da können wir auch wieder drüber spekulieren. Aber wir wissen ja, wir müssen immer am Ball bleiben und uns umhören, was so alles läuft. Und das nicht nur in unserem Universum, sondern hier auf der Erde und auch in der politischen Landschaft. Und deswegen habe ich heute die zwei Stunden eigentlich überwiegend auch für das gewidmet. Wobei ihr wisst, für alle diejenigen, die vielleicht das erste Mal einschalten, erstens nehme ich hier kein Blatt vor den Mund. Und außerdem kann man mir während der Sendung Infos, Kommentare, Fragen und so weiter reinschicken. Nicht nur zu mir und den Themen, sondern natürlich auch zu unserem Gast, den Peter Frühwald, den ich gleich in die Sendung rufe. Also unter radio@wakenews.net könnt ihr das die ganze Zeit tun. Und wir können dann diese Infos, Kommentare, Fragen und so weiter während dieser beiden Stunden behandeln. Ja, und mein Dank gilt immer in den ersten Minuten, vor allen Dingen auch unseren Künstlern, die uns ihre Musik zur Verfügung stellen, damit wir sie hier bei uns spielen können. Und vor der Sendung mache ich das immer ein paar Songs. Da hatten wir zum Beispiel den Bryn Thomas mit Get Yourself Something New und von Alvin Is Rumbling Beat, F-A-L. Ja, also auch mal was Elektronisches, nicht? Warum nicht? Ist doch klasse. Ja, und wir werden auch im Laufe der Sendung dann noch ein bisschen Musik von solchen Künstlern hören. Denn es ist wichtig, dass wir auch die immer unterstützen, die nämlich mit ihren Texten teilweise ja eben auch sehr hart am Wind segeln. Und das wird nicht überall gespielt. Die brauchen ja auch eine Plattform. Und außerdem ist Musik immer nett zwischendurch. Also, ich bekomme ja immer von euch riesig tolle Infos, Kommentare, Fragen und so weiter rein. Dafür möchte ich mich auch nochmal herzlich bedanken bei euch. Und tut das bitte auch weiterhin unter radio@wakenews.net. Ja, und wie gesagt, ihr habt den Titel der heutigen Sendung gelesen. Verdrehte Rechtslage in Deutschland. Und ich habe schon bereits vor einigen Sendungen begonnen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir hatten auch den Dr. Werner Ratnikow bei uns in der Sendung. Ich möchte auch gerne nochmal den Volker Schöne haben, von der Polizeigewerkschaft, der BRD in Sachsen, glaube ich, ist es. So, und heute haben wir das Glück, dass wir den Peter Frühwald bei uns haben. Nämlich, der ist in der Arbeitsgemeinschaft für staatliche Selbstverwaltung eine bekannte Person, der uns heute sicherlich einiges darüber erzählen wird. Nicht nur über die Rechtslage, sondern natürlich auch über das, was man machen kann. Und jetzt schauen wir mal, ob er schon in der Leitung ist. Peter, bist du da schon dran? Hörst du? Ich bin dran. Ah, ja, super. Also nochmal nah ans Mikro rangehen, ja? So. Damit wir alles gut hören. Hallo. Ja. Super, also ganz herzlichen Dank, dass du heute Zeit hattest, zu kommen, weil zwei Stunden ist ja auch eine ordentliche Zeit, da muss man sich auch ein bisschen vorbereiten und so weiter. Aber das fände ich klasse. Jo, gerne. So, jetzt könnte ich natürlich ellenlang über dich erzählen, aber wahrscheinlich ist es einfacher, wenn du das tust, dich kurz vorstellen, damit man so ein bisschen Hintergrund kennt, auch zu dir, was du gemacht hast und warum du dich damit beschäftigst. Und dann können wir eigentlich einsteigen, auch in das, was du dir uns mal da berichten willst. Jo, gerne. Also wie gesagt, ich bin seit 30 Jahren im politischen Sektor unterwegs, bin 51 Jahre alt und ich habe ursprünglich Bürokaufmann gelernt und bin da eines Abends in die nach Hause gekommen, bin in die Politik eingestiegen, bin in die Gewerkschaft und in die CSU und die Junge Union damals eingetreten. Und da war ich auch 26 Jahre lang in der CDU-CSU bis zum Jahre 2005. Dann habe ich die verlassen, dann bin ich Mitglied geworden in der FDP, war dann 4 Jahre in der FDP gewesen und bin im Anschluss daran nach München gefahren und habe die Freie Union mitgegründet mit der Frau Dr. Pauli. Ja, und war dann stellvertretender Bundesvorsitzender dieser Partei und Landesvorsitzender in Sachsen ab dem 4. Juli 2009. Ja, und urplötzlich hat die Frau Pauli dann ein bisschen verrückt gespielt und dann hat der gesamte geschäftsführende Bundesvorstand die Partei gewechselt und wir haben eine neue Partei gegründet, die Allianz für Bürgerrechte. Und in dieser Allianz für Bürgerrechte hatten wir dann einen Rechtsstreit mit der Allianzversicherung. Den haben wir dann in einer Vereinbarung beigelegt und in den Wirren um diesen Rechtsstreit, auch vor dem Landgericht München in schriftlichen Sätzen und so weiter, sind wir darauf gestoßen, dass unser Staat nicht vorhanden ist. Und politisch gesehen bin ich auch im vorpolitischen Raum hauptberuflich die ganze Zeit über schon tätig gewesen. Das heißt, ich war 12 Jahre hauptberuflich bei der Deutschen Angestelltengewerkschaft, einer Vorgängerorganisation von Verdi. Ja, und ja, habe mich dann 1995 selbstständig gemacht und bin da aktiv im Bereich des Arbeitsrechts. Wow, das ist ja eine ganz schöne, ja, wie soll ich sagen, ganz schöner Lebenslauf. Da hast du ja schon einiges mitgemacht. Vor allem kennst du das politische System gut. So scheint's mir. Das ist ja wahr. Ja, oder? Und das brauchen wir ja auch, denn man muss ja auch ein bisschen sich im System auskennen, bevor man das erstes Mal irgendwie durchblickt und dann vor allen Dingen auch überhaupt dann kritisieren kann. Denn wer es nicht kennt, der tut sich ein bisschen schwer, es dann auch zu kritisieren, falls es notwendig ist. Aber das mit der Rechtslage, das geht, glaube ich, eben mal so. Irgendwann kommt er da drauf, wenn er damit zu tun hat. Hoppla, da stimmt was nicht in der BRD. Und das finde ich ja klasse, dass du dir da auch zum Auftrag gemacht hast, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und was hast du dann letztendlich herausgefunden oder was hat dich dann bewogen, den Weg zu gehen, den du jetzt eingeschaltet hast? Ja, also wir haben halt festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutschland als Staat nicht vorhanden ist. Es hat ja immer geheißen, wir haben einen wunderbaren Rechtsstaat. Und wenn man dann dieses feststellt, hatte ich erstmal ein 3-Tages-Aus, bin in ein richtiges Loch gefallen, weil wenn ich dann merke, es ist alles eigentlich Makulatur, was ich die letzten Jahrzehnte vorher erlebt und im praktischen Alltag arbeitstäglich auch gemacht habe. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich auf Karl von Clausewitz besonnen, einen Militärtheoretiker des 19. Jahrhunderts, der da in seinem Memoiren geschrieben hat, Angriff ist die beste Verteidigung. Und dann habe ich mich in die staatliche Selbstverwaltung begeben und meine Mitstreiter aus dem geschäftsführenden Bundesvorstand der Partei Allianz für Bürgerrechte weitestgehend auch. Und wir haben eben eine UN-Resolution gefunden. Die UN-Resolution 5683, die gibt es seit dem Januar 2002 und in dieser Resolution steht drin, im Artikel 9, beim Ausfall staatlicher Stellen ist die Handlung einer Person oder Personengruppe so zu sehen wie die Handlung eines Staates im Sinne des Völkerrechts, wenn dies erforderlich ist. Da der Staat nicht mehr da war, haben wir eben uns darauf besonnen, Wir proklamieren die Eigenstaatlichkeit unter dieser UN-Resolution, weil wir das als Lösung herausgefunden haben, um der Problematik zu begegnen. Wir haben seit 1990 de facto eine Treuhandverwaltung der Alliierten, die sich Bundesrepublik Deutschland nennt. Diese ist auf den Namen Deutschland ist auf dem Namen Deutschland in der UNO durch Hans-Dietrich Genscher angemeldet worden. Im Rahmen der 2+4 Verhandlungen und auf diesem Sitz sitzt die Bundesrepublik Deutschland bis zu dem Tag, an dem entsprechend ein Friedensvertrag mit den Alliierten geschlossen wird in der UNO und diese Problematik braucht jetzt ja natürlich etwas, wie man die Bürger steuern kann und da hat man 1990 den Ausweg gefunden, dass man an diese Treuhandverwaltung eine Firma drangehangen hat, am 19. August 1990, die man aus der Insolvenzmasse der DDR aufgekauft hat für eine Ostmark und dann in Frankfurt am Main als Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH angemeldet hat, die mittlerweile 80 Unterfirmen besitzt, circa. Und dort sind auch die ganzen Bürger finanziell strukturiert organisiert, weil eine Verwaltung kann die Finanzen nicht organisieren, wenn kein Staat mehr vorhanden ist. Und die beiden deutschen Staaten sind am 18. Juli 1990 im Rahmen der 2+4 Verhandlungen aufgelöst worden. Jetzt ist es ja so, wir haben das auch schon mit dem Werner Ratnikow besprochen, dass das natürlich enorme Konsequenzen hat für uns alle. Und dass du das, so wie du es jetzt gesagt hast, dass das richtig ist, kann ja auch jeder nachvollziehen. Ja, es gibt ja genügend Informationsmaterial darüber und du stehst ja, glaube ich, auch da zur Verfügung, wenn man mal Fragen hat. Aber es ist ja so, man hat uns quasi statt eines eigenen Staates, ja, eines souveränen Staates eigentlich eine Firma übergestülpt oder eine Firmenkonstruktion, wie das ja übrigens auch in den Vereinigten Staaten so der Fall ist, mit der US Corporation, das ist die in Washington DC. Wie könnte man das sagen? Ja, genau, aber es ist eben so halt, wir haben eine Treuhandverwaltung der Alliierten auf der Rechtsgrundlage des Artikels 43 der Haager Landkriegsordnung. Die Haager Landkriegsordnung ist der erste völkerrechtliche, wirklich weltweit abgeschlossene Vertrag gewesen, entstanden in den Wirren um Napoleon. Es ist also so gewesen, dass im Jahre 1813, das bald das 200-jährige Jubiläum, Napoleon besiegt wurde in der Völkerschlacht bei Leipzig und im Rahmen der jetzt dann anstehenden Probleme hat man dann den Wiener Kongress als erste lange Friedenskonferenz auf den Weg gebracht. Das war im Jahr 1814 und dort hat man bereits hinter den Kulissen diskutiert, man braucht einen Vertrag, der vom Krieg zum Frieden die Zwischenzeit organisiert. Das hat dann gedauert bis 1899. Dann hat man die Haager Landkriegsordnung geschaffen in Den Haag, deshalb der Name Haager Landkriegsordnung. Und die wurde 1907 noch einmal modifiziert. Und dort waren also alle möglichen Staaten mitbeteiligt, also Venezuela, Argentinien und so weiter, auch aus der Übersee. Und dieser Vertrag, da hat es noch keinen Völkerbund und keine UNO gegeben, stellt eben den Zustand sicher, wenn ein Krieg beendet ist, muss bis zum Friedensvertrag das ja irgendwie organisiert werden. Und genau auf dieser Rechtsgrundlage haben die Alliierten das getan. Wir haben am 23. Mai 1945 den deutschen Staat handlungsunfähig gestellt bekommen durch die Verhaftung der letzten deutschen Regierung unter Großadmiral Dönitz durch die britische Besatzungsmacht auf Grundlage eines Befehls der amerikanischen Besatzungsmacht aus dem Juli 1944. Die Alliierten sind ja in der Normandie gelandet und sobald, als sie deutschen Boden erreicht haben, gab es einen Befehl, der herausgegeben wurde, dass Deutschland in dem Moment, wo es ganz besetzt ist, beschlagnahmt werden soll. Und das ist an diesem 23. Mai 1945 gemacht worden. Und dieses Problem haben wir jetzt bis heute, dass wir eben ein besetztes Land sind und dass die Besatzer die öffentliche Ordnung aufrechterhalten unter Einbeziehung unserer Landgesetze. Und das Perverse dabei war, dass man uns in der Potsdamer Konferenz rückwirkend juristisch zu diesem 23. Mai zu Sklaven im Sinne des Rechtes erklärt hat, nach unseren eigenen Gesetzen, Rechtsgrundlage, § 90, bürgerliches Gesetzbuch, dort steht drin, Sachen sind auch körperliche Gegenstände in der Verbindung zum § 687, da kann man nämlich die fremde Geschäftsführung übernehmen und dieser Zustand gilt für alle bis zu einem Friedensvertrag. Darum ist es heute auch so, wenn zum Beispiel zwei Leute geschieden werden, dann heißt es dort nicht in der Angelegenheit, sondern Meier gegen Meier, sondern in Sachen Meier gegen Meier. Ja, das ist ja verrückt, gell? Das stimmt. Absolut. Das ist mir auch schon aufgefallen, ja. Das ist verrückt, aber das ist so, das ist die Problematik. Und das Problem ist auch, wenn heute ein deutscher Bürger zweiter Klasse, der Mitglied der Treuhandverwaltung ist, eine Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag einreicht, dann hat er das Problem, dass er dort überhaupt nicht als Person wahrgenommen wird, sondern eben nur als Sache und dann wird das Ganze zwar archiviert, aber er hört nie mehr was. Das heißt, es ist also wichtig, im Prinzip eine natürliche Person zu sein oder, wenn man es nicht ist, zu werden oder es wieder zu werden eigentlich, oder? So ist es. Man muss eine natürliche Person werden im Sinne des Rechtes. Das heißt, ich muss, wenn ich diese Proklamation nach der UN-Resolution entsprechend mache, nach der UN-Resolution 5683, dann muss ich parallel dazu mich zur natürlichen Person zurückerklären, weil wir seit 1753 den Zustand haben, dass der Commonwealth alle besetzten Staaten in die gleiche Struktur bringt, das zurückzuführen auf den Lord Mansfield, der damals gesagt hat, wenn eine Frau ein Kind auf die Welt bringt, dann ist es so, wie wenn ein Handelsschiff zu Wasser gelassen wird. Und damals wurde diese juristische Person von den Engländern erfunden. Das hat der Steffen Werner Hoffmann in seinem Buch Datenkorruption, das geht uns alle an, auch sehr schön herausgestellt. Und damals hatte der englische König kein Geld Und dann hat sein Schatzkanzler eine geniale Erfindung gehabt, dass man eben diese künstliche juristische Person erfunden hat, sie mit der natürlichen Person verwoben hat, juristisch gesehen, und dann diese Person wie einen Trust, wie einen Bond an der Börse handeln kann und eben an die Banken verpfändet. Ja, und das wird heute fleißig weiter so gemacht, oder? Genauso ist es. Man ist also quasi registriert über die Nummern, wenn man ins Geburtsregister eingetragen wird diese juristische Person geboren. Und da wir ja alle Menschen zweiter Klasse sind, sind das eben wie früher im alten Rom, werden eben die Sklaven hin und her geschoben, sind halt mehr oder weniger fleißige Arbeitstiere sozusagen, symbolisch gesprochen. Und das Ganze geht so lange, bis man sich eben zur natürlichen Person zurückbesinnt. Das kann man eben an der Stelle dann tun, indem man parallel zu dieser Proklamation der Eigenstaatlichkeit, da ja nur noch die Verwaltung, die Treuhandverwaltung besetzt ist, nicht mehr Deutschland in dem Sinne, die Besatzungsmächte sind nach wie vor vorhanden, aber Deutschland ist insgesamt eigentlich in die Freiheit entlassen. Im Moment ist nur noch die Treuhandverwaltung Bundesrepublik Deutschland juristisch gesehen besetzt und man muss sich eben dann zur natürlichen Person zurückerklären, neben der Proklamation, um da wieder herauszukommen aus dem Ganzen. Das bedeutet, man nimmt die eigene Geschäftsführung nach § 677 BGB wieder wahr, ohne einen Auftrag erteilt bekommen zu haben von irgendjemand, in Verbindung mit § 1 des wirklich geltenden Gesetzbuches, bürgerliches Gesetzbuch, nicht des überblendeten der Bundesrepublik, und dort nach dem § 1 natürliche Person. Man muss nämlich wissen, die ersten 12 Paragraphen des BGB sind von der Bundesrepublik Deutschland etwas überblendet worden. Was heißt überblendet? Könntest du das nochmal ein bisschen erläutern für diejenigen, die sich da jetzt auch noch nicht so auskennen? Überblendet heißt, man hat die bisschen abgeändert, sodass also quasi hier zum Beispiel die Transparenz des freien Bürgers nicht mehr so erkennbar ist. Ja, und das ist natürlich der springende Punkt, ne? Da? Genau. Weil es ist ganz eng verknüpft, diese juristische und diese natürliche Person. Und im Ur-BGB ist eben da eine ganz klare Trennungslinie in den ersten Paragraphen des BGB drin. Und die hat man jetzt praktisch mehr oder weniger so verwoben. Genauso wie momentan auch die Bundesrepublik Deutschland versucht, die Bundesrepublik Deutschland und Deutschland als eines miteinander verknüpft darzustellen. So geschehen jetzt bei der mündlichen Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof. Für alle Zuhörer, es findet im Moment ein Prozess vor dem Internationalen Gerichtshof statt, über den die deutsche Presse, die bundesdeutsche Presse weitestgehend nicht berichtet hat. Nur die Frankfurter Allgemeine und die Süddeutsche Zeitung und vielleicht noch die eine oder andere Zeitung mit einem kleinen Absatz haben darauf hingewiesen und berichtet, wobei der Bericht in der FAZ einen markanten Schlusssatz hatte, dass, wenn es anders ausgeht, als die Bundesrepublik Deutschland sich das erhofft, es gewaltige Probleme rechtlicher Prägung geben wird. Und der Hintergrund bei diesem Prozess ist, dass Italien und Griechenland hier von der Bundesrepublik Deutschland verklagt wurden, das heißt eigentlich Italien im klassischen Sinne. Hintergrund ist, es geht um ein Massaker der deutschen Wehrmacht, das auf dem Rückmarsch 1943-44 begangen wurde. Dort wurden deutsche Soldaten aus dem Hinterhalt von Partisanen erschossen. Daraufhin wurde von Hitler angeordnet, dass, wenn die Rädelsführer sich nicht melden oder gemeldet werden, wird das gesamte Dorf ausradiert. Das hat dann auch stattgefunden und die Nachkommen haben über den italienischen Staat 2005 vor dem Kassationshof in Rom eine Klage eingereicht und gewonnen gegen die Bundesrepublik Deutschland, dass sie Schadenersatz leisten muss. Und in dem Wirren hat die Bundesrepublik Deutschland gesagt, das akzeptieren wir nicht. Und daraufhin hat der italienische Staat, weil dort noch vernünftige Justiz und Landrecht organisiert existiert, Immobilien des Goethe-Institutes beschlagnahmt und hat gleichzeitig 500.000 Euro der Niederlassung Rom der Bundesbank beschlagnahmen lassen. Und gegen diese Maßnahme hat die Bundesrepublik Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof eine Klage gegen Italien eingereicht. Und dieser Klage ist am 13. Januar 2011 Griechenland beigetreten. Und Griechenland, haben sich während des Zweiten Weltkrieges auch ein paar Massaker ereignet, auch auf irgendwelchen griechischen Inseln. Und aus dem Grunde sind die auf italienischer Seite dieser Klage beigetreten, wobei der italienische der griechische Völkerrechtsprofessor dort die Frage gleich noch mit aufgeworfen hat, ob die Bundesrepublik Deutschland überhaupt immunitätsfähig im Sinne des Völkerrechts ist. Das ist ja unglaublich, ja. Und ja, das müssen wir auch noch ein bisschen mehr dann noch veröffentlichen, da müssen wir, machen wir auch noch mal was. Nee. Aber ist ja unglaublich, gell? Das ist unglaublich. Wir haben darüber berichtet als eine der wenigen, sag ich mal, neuen Medien auf unserem Presseblog. Wir haben auch die direkte Verbindung. Es gab auch eine mündliche Anhörung vom 12. bis zum 16. September diesen Jahres vor dem Internationalen Gerichtshof. Und diese mündliche Anhörung, die ist auch interaktiv dort abrufbar und ansehbar. Und wir haben das auch entsprechend über unseren Presseblog entsprechend verlinkt, sodass also jeder sich diese Dinge anschauen kann, wenn er die entsprechenden Stichwörter bei unseren Suchwörtern eingibt. Dann sag doch gerade nochmal deinen Presseblog. Der Presseblog ist www, also dreimal W fürs Internet, www.stasew mit V, also wie Abkürzung staatlicher Selbstverwaltungen, stasew.wordpress.com. WordPress ist eines der größten Presseportale und dort sind viele Blogs organisiert und dort haben wir uns auch angemeldet, weil das eben ein australisch-amerikanisches Portal ist. Das ist nicht so leicht hier von der Bundesrepublik Deutschland antastbar. Ja, das ist klasse. Und wir werden da also noch weiter am Ball bleiben, natürlich. Aber es ist noch nicht irgendwie was rausgekommen, glaube ich, nicht? Es kann auch noch nichts rausgekommen sein, weil das Prozedere nach dem Statut des Internationalen Gerichtshofs, es gibt also ein Statut der UNO nach dem Völkerrecht, wie dieser Gerichtshof funktioniert. Und dort ist es jetzt so geregelt, dass jetzt nach der mündlichen Anhörung alle 15 Richter, es sind also 15 unabhängige Richter, diese 15 unabhängigen Richter müssen nun entsprechend jeder ein Votum abgeben. Das heißt, zuerst mal wird alles, weil die Landessprache, in der dort verhandelt wird, ist Englisch und Französisch. Einige der Anhörenden, also der einen Beitrag Leistenden, haben in Französisch, einige in Englisch referiert vor dem Gerichtshof und es wird jetzt jeweils übersetzt in die andere Sprache, damit den Richtern beide Sprachen vorliegen. Und daraufhin wird jeder einzelne Richter ein Votum abgeben, wie er das Ganze bewertet. Dann treffen sich die Richter wieder in der großen Runde. Dann wird aus der 15er Runde im Losverfahren zwei Richter ausgelost. Diese Richter werden dann ordnungsgemäß prüfen, die gesamten Voten, die die einzelnen Richter abgegeben haben, und erarbeiten dann in Ruhe ein generelles Votum des Gerichts. Dann treffen sich diese Richter alle wieder in der 15er Runde, erläutern das Ganze. Dann geht es nochmal in die Diskussion, dass jeder einzelne Richter etwas dazu schreiben darf oder abgeben kann. Dann trifft sich die Richterrunde insgesamt und dann wird ein Urteil entsprechend auf den Weg gebracht. Erfahrungsgemäß dauert das so zwischen 10 Monate und 2 Jahre Minimum. So war es zum Beispiel jetzt zwischen Costa Rica und Nicaragua, wurde vor kurzem eine Grenzziehung in der Mitte oder am Rande eines Flusses entschieden. Und das Ganze hat dann nach der mündlichen Anhörung knapp zwei Jahre gedauert, bis die Entscheidung getroffen wurde. Gut, das ist einerseits natürlich verständlich, aber für uns natürlich unbefriedigend, weil wir gerne schneller zu irgendeinem Ergebnis kämen. Das ist wohl wahr, ne? Da hast du recht, ja. Das ist wohl wahr. Es ist aber ja es so, ist halt, ja, bitte, mach weiter. Ja, mach ruhig, ja. Ja, also ich wollte nur noch mal dazu sagen, es ist ja so, und ich kriege hier und da ja auch ständig Meldungen rein und man kann es überall lesen, überall auf der Erde gibt es Unruhe, weil doch ziemlich vieles im Argen liegt und wahrscheinlich dieselben Leute immer dahinter sitzen. Wir kennen das hier mit Occupy Wall Street, Occupy the Federal Reserve Bank da in den USA und so weiter. Das ist ja auch alles hier, was sogar in Deutschland, also in der BRD, stattfindet, diese Proteste. Und man kann eigentlich überall sehen, es liegt ja so ein bisschen Revolution in der Luft. Wie siehst du das eigentlich, wenn wir jetzt noch 2 Jahre vielleicht warten müssen auf so ein Urteil, bis das jetzt klar ist? Was könnte sein, was jetzt passiert, wenn mehr und mehr Leute diesem Thema gegenüber aufwachen und sagen, hoppla, hier stimmt was nicht in der BRD? Ja, wir haben hier im Moment natürlich das Problem, dass also man, wie du richtig gesagt hast, weltweit diese Sachen merken kann. dass also sich was bewegt. Wir haben in Deutschland natürlich die Schwierigkeit, dass die Leute, die den sogenannten Staat vertreten, alle einen, also wenn sie Beamte, sogenannte Beamte sind, einen Eid geschworen haben auf das Deutsche Reich, dass er handlungsunfähig gestellt ist und wenig geschult und schlecht geschult sind in Bezug, wie man sich da verhält, so dass also es natürlich auch davon abhängig ist, wie die einzelnen, die diesen Staatskonstrukt Vertretenden sich jeweils entsprechend gestalten. Die Problematik ist ja, dass seit 2007 in Deutschland überhaupt nichts mehr gilt in der Richtung, mit Ausnahme des Arbeitsrechts. Wir hatten ja das zweite Bundesbereinigungsgesetz. Im zweiten Bundesbereinigungsgesetz haben Dinge stattgefunden, die der Otto Normalbürger und natürlich auch die den sogenannten Konstruktstaat, der keiner ist, Bundesrepublik Deutschland vertreten, die haben das auch nicht gemerkt. Der Otto Normalbürger in der Regel auch nicht, es sei denn, er ist ein leidenschaftlicher Leser von Gesetzesblättern. Fakt ist, man hat Folgendes getan, man hat 250 Gesetze, die vom Deutschen Reich ausgeliehen waren und der Bundesrepublik im Rahmen des 43-Hager Landkriegsordnung zur Verfügung gestellt wurden, damit es nicht alles neu erfunden werden musste. Die hat man der Bundesrepublik Deutschland juristisch gesehen, staatsrechtlich gesehen, wieder entzogen und hat des Weiteren, und zwar dadurch, dass man die Vorschaltgesetze weggenommen hat. Es ist also so geregelt, es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 1953 und dort wurde festgestellt durch die Richter, ein Gesetz, das keinen Geltungsbereich hat oder kein Vorschaltgesetz oder gegen den Artikel 19 des Grundgesetzes verstößt, also quasi, dass nicht darauf hingewiesen wird, will ein Beispiel machen, finanzrechtlich wurde ins Umsatzsteuergesetz der Paragraph 26 und 27b eingeflochten im Jahr 2002 und dort hat man das Zitiergebot nicht eingehalten, dass man darauf hingewiesen hat, dass zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland bei Nichtzahlen von Steuern auch entsprechend sich in einen Wohnraum hineinbewegen kann und das Grundrecht auf Eigentum des Wohnraumes und auf Souveränität dann zurückzutreten hat. Und dieser Hinweis ist, wenn der nicht erfolgt, ist in einem Gesetz, dann ist es auch von Haus aus nichtig. Und so sind eben alle Vorschaltgesetze dieser Gesetze des Deutschen Reiches praktisch der Bundesrepublik weggenommen worden und damit sind alle geltenden Gesetze, die wichtigsten dabei, Gerichtsverfassungsgesetz, Strafprozessordnung, Zivilprozessordnung, von einem Tag auf den anderen ohne Geltungsbereich dagestanden und damit eben unwirksam geworden. Somit auch die gesamte Gerichtsbarkeit mit Ausnahme dass der Artikel 35 der Alliierten Hochkommission weiterhin Gültigkeit hat, der besagt, Schiedsgerichte bei Arbeitsgerichten sind weiterhin zulässig. Des Weiteren hat man, weil man sich über seine eigene Treuhandverwaltung geärgert hat, das Gesetz, das Karl Schiller und Helmut Schmidt 1967 während der Regierungszeit von Herrn Kiesinger kreiert haben, nämlich das Ordnungswidrigkeitengesetz, dort hat man auch das Vorschaltgesetz weggenommen, sodass also quasi seitdem dieses nur noch auf Flugzeugen und auf Schiffen gilt, weil das in Paragraphen 5 dieses Gesetzes drinsteht im Geltungsbereich. Und man hat das gesamte Grundgesetz de facto aufgehoben, bis auf die Artikel 73, 74 und 75, die eben juristisch weiterhin Bestand haben. Und man hat der Bundesrepublik Deutschland entzogen, dass sie Gesetze und Verordnungen machen darf. Und drum haben wir ja das Problem, dass eben alle Gesetze seit diesem Zeitpunkt nur noch AGB-Bestimmungen sind, weil der Bundestag selber eine Firma ist. Wenn man auf das Impressum des Bundestages schaut, kann man sich das auch selber live anschauen. Ja, die haben ja auch eine Umsatzsteuernummer oder Mehrwertsteuernummer, wie man das nennt. Das ist ja unglaublich. Das war jetzt gut, dass du das gesagt hast, Peter, weil diese Fragen kommen immer wieder auf und werden auch diskutiert in Foren und so weiter, wo Unsicherheit herrscht. Ja. Was heißt das jetzt mit diesen ganzen Gesetzen in der BRD? Das ist ja genauso wie mit dem Grundgesetz überhaupt. Ja, es gab ja, das hatte uns der Werner auch erklärt, ein Grundgesetz alter Fassung, genau, und ein Grundgesetz neuer Fassung. Und da wird ja ständig dran rumgedoktert, da sind ja ständig irgendwelche Änderungen. Kannst du da vielleicht auch noch was dazu sagen? Ja, kann ich gerne machen. Das ursprüngliche Grundgesetz ist ja nur als ein Provisorium auf den Weg gebracht worden, weil das Grundgesetz ersetzt natürlich keine Verfassung, wie das auch der Professor Dr. Carlo Schmidt, bei der Diskussion um das Grundgesetz im Parlamentarischen Rat gesagt hat, dass man eben nicht zusammengekommen ist, um eine Verfassung für Deutschland zu machen, sondern dass man eben entsprechend vorübergehend eine Organisationsstruktur schafft mit diesem Grundgesetz. Und das Grundgesetz musste dann auch den Alliierten zur Genehmigung vorgelegt werden. Und es hat ja auch keine Volksabstimmung gegeben, die dieses Gesetz jemals ratifiziert hat. Es ist ja nur dazu da, um vorübergehend die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Nunmehr hat man am 18. Juli 1990 faktisch und juristisch im Bundesgesetzblatt am 29. September 1990 den 23 Grundgesetz gestrichen. Das heißt, faktisch hat es der James Baker, der Außenminister der amerikanischen Besatzungsmacht, gegenüber den Russen, den Franzosen, den Engländern, im Auftrag auch der Franzosen und Engländer, entsprechend erklärt, dass der Artikel 23 des Grundgesetzes gestrichen wird. Damit ist eigentlich der Geltungsbereich weg. Man hat damals ja dann auch de facto eigentlich die Bundesrepublik aufgelöst, hat sie aber über den 2+4-Vertrag als Treuhandverwaltung weiterhin besetzt gehalten, hat auch das Grundgesetz damit weiterhin tolerierend in Kraft gelassen. Und nun hat eben die Bundesrepublik einfach selber einige Sachen dazu gedoktert. Sie haben zum Beispiel in der Präambel hineingeschrieben, wo das alles gelten soll. Das ist natürlich juristisch gesehen albern, weil man kann in einer Präambel, eine Präambel ist also eine Erzählung, was in dem nachfolgenden juristischen Akt, der manifestiert wird, in dem Fall einem Gesetz, entsprechend vorschaltend erzählt, was da stattfindet. Und das selber hat aber keinen Geltungsbereich, der ausgelöst wird, sondern es ist nur eine Erzählung. Ja? Und da hat man reingeschrieben, dass dieses gilt für die ganzen Bundesländer. Jetzt muss man aber auch wissen, dass diese Bundesländer, für das es gelten soll, auch alle künstlich sind. Also es gibt kein Bundesland, das eine Körperschaftsurkunde vorweisen kann, weil es sich um künstliche Konstruktionen der jeweiligen Besatzungsmacht handelt. Beispiel, nehmen wir einfach ein Beispiel Sachsen, wo ich jetzt im Moment gerade sitze. Das Land, das eigentliche Reichsland Sachsen ist handlungsunfähig gestellt mit dem Deutschen Reich seit dem 23. Mai 1945. Dann hat man in der Potsdamer Konferenz ein künstliches Land Sachsen geschaffen. Sprich, das bisherige Sachsen hat man hergenommen, plus ein Drittel niederschlesisches Gebiet, weil man diesen Teil bei Deutschland belassen hat. Und den hat man zusammengefasst zu Sachsen, abzüglich des Ortsteiles Tiefengrün der sächsischen Stadt Hirschberg, der plötzlich bei Oberfranken in der amerikanischen Besatzungszone gelandet ist, weil man an der Saale die Grenze gezogen hat. Das war jetzt das neue, künstliche, vorübergehende Land Sachsen, bis zu einem Friedensvertrag entsprechend auf dem Weg durch den SMAD-Befehl der sowjetischen Besatzungsmacht durch Generalfeldmarschall Schukow, verkündet am 9. Juli 1945. Oder ein anderes Beispiel, britische Besatzungsmacht, das Land Nordrhein-Westfalen, wo zum Beispiel der Dr. Werner Ratnikow herkommt, da ist man hergegangen und hat alles an früheren Reichsstrukturen zusammengefasst und hat das Ganze entsprechend unter der Prämisse mit der Rheinprovinz, die schon immer preußisch war, zusammengefasst und hat gesagt, diese ganze Konstruktion heißt jetzt Nordrhein-Westfalen nach dem Befehl der britischen Besatzungsmacht vom Juni 1945 Nummer 63. Und so hat man das mit allen Ländern gemacht. Das sind also alles künstliche Konstruktionen, die bis zu einem Friedensvertrag die Ordnung aufrechterhalten im Sinne des 43er Landkriegsordnung und der alliierten Besatzungsmächte. Ja, das ist super, dass du das mal so erklärt hast, weil auch an Beispielen, dann kann man sich das etwas genauer vorstellen. Jetzt sind natürlich auch immer die Punkte, dass so Dinge kommen hier wie die Bundestrojaner. Ne? Ich wollte das eigentlich gleich zu Anfang der Sendung sagen. Herzlich willkommen, alle ihr Bundestrojaner. Ja, gut, also die sollen ja auch zuhören, damit sie jetzt endlich auch mal wissen, wo es lang geht. Die ja überall jetzt eingeschleust werden. Übrigens von Bayern ausgehen, ne? Habe ich gehört. Also da. Das ist richtig, ja. Wobei die sind da vorne weg. wobei, Detlef, neben dem, was von Bayern ausgeht, heute auch, also es gab heute einen ganz interessanten Artikel im Spiegel. Ja, der Spiegel ist ja quasi ein Produkt, das von englischen Besatzungsmacht in Hamburg gegründet worden ist. mit dem Hintergrund aus dem britischen Geheimdienst heraus. Und diese Konstruktion des der Spiegel, das jetzt als aufklärerisches Magazin unterwegs ist, die haben heute einen ganz interessanten Artikel gebracht. Nur die Überschrift war nicht so knackig. Wir haben die dann, wie wir sie im Presseblog veröffentlicht haben, noch ein bisschen von der Überschrift her modifiziert. Denn man hat in Bayern, von Bayern aus diesen Trojaner verwendet, aber der gesamte Zoll in Deutschland hat bundesweit das Ganze verwendet und der Rest, steht in diesem Spiegelartikel auch drin, der Rest der Bundesbehörden oder der sogenannten Bundesbehörden hat mit einer anderen Software gearbeitet. Also auf Deutsch gesagt, hat auch alles abgehört und es steht da drin, dass sogar die E-Mails und die gesamte Kommunikation von den Bürgern mit überwacht worden sind. Boah, das ist ein Hammer, ne? Das ist ein absoluter Hammer. Vor allem, man gaukelt hier vorher, es würde alles rechtsstaatlich, strukturell wunderbar funktionieren und in Wirklichkeit haben wir einen Überwachungsstaat, der noch viel wilder und noch viel schlimmer ist als, kann man sagen, oder modifizierter ist als das Teilkonstrukt DDR oder eben auch vorher, ich sag mal, Josef Goebbels hätte seine wahre Freude an der Geschichte. Ja, ja, und dazu, das toppt das vielleicht sogar noch, jetzt die private Bundeswehr hört uns jetzt mittels eines gigantischen Datenstaubsaugers aus 20.000 Meter ab. Das ist doch immer. So eine riesengroße Drohne, ne? Die ist also fast so groß wie so eine Boeing. Ne? Also, und dass die Bundeswehr inzwischen ja auch privat ist, ist ja auch klar. Ne? Die Bundeswehr ist eine Söldnerarmee. Also ich weiß von einem Soldaten, der im nahen Umfeld mit mir mal gesprochen hat und auf einer Veranstaltung und der war im Militäreinsatz gewesen im Ausland und der wurde gleich darauf hingewiesen am Anfang, dass die Genfer Konvention keine Gültigkeit hat. Das ist neben der Haager Landkriegsordnung der zweite völkerrechtliche Vertrag, bevor Völkerbund und UNO stattgefunden haben, weil dort nämlich geregelt wird, wie in einem Kriegsgebiet mit der Bevölkerung und den gefangen genommenen oder verletzten Soldaten umzugehen ist, wenn der Feind sie entsprechend in Besitz oder in Gewahrsam nimmt. Und da hat man darauf hingewiesen, dass die Bundeswehrsoldaten eben nicht unter die Genfer Konvention fallen, was auf Deutsch gesagt heißt, sind Söldner. Und das Ganze wird bekräftigt auch. Wir hatten vor einigen Wochen in Hamburg, in Hamburg war eine Messe und da war eine staatliche Selbstverwaltung aus unserem Kreise der Selbstverwalter dabei und kam mit einem hochrangigen Bundeswehroffizier ins Gespräch und hat dann gesagt, ja, wer zahlt denn jetzt eigentlich die Bundeswehr? Daraufhin, naja, der sogenannte Steuerzahler. Ja, und wer weist dann an, war dann die Frage unseres Selbstverwalters. Daraufhin dieser hochrangige Bundeswehroffizier, hochdekoriert, naja, anweisen tut Herr Obama und Frau Merkel gibt uns dann über den Verteidigungsminister die entsprechende Order. Ja, ne, das ist richtig. Also und da der Obama ja der Präsident der US Corporation ist, ja, genau. sind wir so ein Teil seiner Firma. Und wobei er ja auch nur eine Puppe ist, weil die Eigentümer haben ja nachher das Sagen. Genau. So ist das, ne? Wahrscheinlich. So muss man sich das vorstellen. Und außerdem ist ja auch Siemens und IBM sind ja dort, die haben die Kommunikationsarbeit bei der Bundeswehr übernommen. Und seitdem ist die Bundeswehr komplett löchrig, ja, und gläsern, weil es kann abgehört werden, alles. Ist hier gerade der Skandal auch gewesen, ne? das ist ja genauso, wie an der Stelle Facebook nicht nur den Herrn Zuckerberg als Begründer mit hat und Eigentümer und die vielleicht jetzt Aktionäre, die sich damit eingeschaltet haben, sondern Facebook ist vernetzt mit einer Tochterfirma des CIA. Ja, da haben wir, sind wir ja zusammen und wir googeln ja alle, ne? Und googeln, das heißt, wir arbeiten mit der NSA zusammen oder mit dem, wer weiß, ja, wer da noch hintersteckt. Wir sind also Geheimdienstpotenzial, ne? Wir gehören alle irgendwie schon mit zum Geheimdienst. Wir sind alle Geheimdienst. Mir hat dieser Tage ein EDV-Spezialist erzählt, der war also tätig bei einer parteinahen Stiftung für die Bundesrepublik Deutschland und hat dort an einem Netzwerk, das eingerichtet wurde, mitgearbeitet und diese Stiftung ist weltweit unterwegs, um im Auftrag der sogenannten Bundesrepublik Deutschland Treuhandverwaltung der einen Partei, für die sie unterwegs ist, eben die Demokratie auf der Welt zu vermitteln. Das Ganze ist aber so strukturiert, dass man eher meinen muss, es handelt sich dabei um eine ersatzgeheimdienstliche Vernetzung, wo entsprechende Dinge und Meldungen und so weiter hin und her fließen können, die eben dann nach außen hin nicht kontrolliert werden. Also mit Demokratie, das ist nur ein Deckmäntelchen. Ja gut, Demokratie wird hier auch so bezeichnet, ne? Sitzen zwei Wölfe und ein Schaf am Tisch, ne? Und dann wird abgestimmt, was es zum Abendbrot gibt, ne? Genau. Ja, oder? Also so kann man es auch sagen, ne? Ja, also es finde ich klasse, dass du da das so mal ein bisschen auch zusammengefasst hast. Bei allem Scherz, den wir hier zwischendurch machen, ist es aber dennoch eine ernste Sache, weil das wollen wir hier eigentlich nicht unterstützen. Denn wenn ich schon bei einer Firma arbeite, dann suche ich mir die lieber selber aus. Lass mich da nicht so vereinnahmen. Und außerdem hätte ich dann gerne mal einen ordentlichen Sold oder Bezahlung, und das ist ja nicht der Fall. Im Gegenteil, wir bezahlen die Firma sogar noch. Stimmt. Es ist ja so organisiert, dass in normal, also die Treuhandverwaltung kann keine Steuern erheben. Na, bei uns gilt die gültige Verfassung derzeit ist die Weimarer Reichsverfassung. Die Bestätigung haben wir auch durch drei Aktenzeichen des Internationalen Strafgerichtshofs. Jetzt muss man wissen, wie funktioniert der Internationale Strafgerichtshof? Der funktioniert ganz anders als wie irgendwelche deutschen Strukturen. Wenn man heute innerhalb der Bundesrepublik irgendwas melden will, eine Strafanzeige machen will, geht man zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft, bekommt ein Aktenzeichen. Das ist beim Strafgerichtshof anders. Nach dem Statut des Strafgerichtshofs geht das Ganze beim Chefankläger ein, wird von der entsprechenden Sprache, in der es eingereicht worden ist, in die Landessprache übersetzt, in der der Chefermittler arbeiten will. Das ist Englisch oder Französisch. Ähnlich wie beim Internationalen Gerichtshof hat auch der Strafgerichtshof diese beiden Amtssprachen. Und in dieser Amtssprache, wo es dann entsprechend übersetzt bekommen hat, prüft er dann, ob gegen Menschenrechte, Völkerrecht und gegen wirklich geltendes deutsches Recht verstoßen worden ist. Wenn er das überprüft hat, legt das einer Vorverfahrenskammer vor. Dort sitzen also die Richter, die das Ganze vorab prüfen, wenn die zu der gleichen Erkenntnis kommen wie der Chefankläger, dass eben gegen irgendwelche Gesetze, völkerrechtlich, menschenrechtlich oder deutsches Recht verstoßen worden ist, dann wird ein Aktenzeichen vergeben. Und deshalb ist es eben so, dass wir wissen, dass eben die Weimarer Reichsverfassung hier Gültigkeit hat, weil Grundgesetz ja nimmer Gültigkeit hat, bis auf die drei Artikel. Und die Weimarer Reichsverfassung, aber genauso auch das Grundgesetz. Wenn man jetzt sagt, wenn jetzt irgendjemand sagt, wir wenden es aber trotzdem an, firmenrechtlich wird es ja angewendet. Im Artikel 4 der Weimarer Reichsverfassung steht genauso drin wie im Artikel 25 des Grundgesetzes, dass Völkerrecht und Menschenrechte Vorrang haben vor dem bundesdeutschen Recht. Jetzt haben wir aber ja eine künstliche Konstruktion der Siegermächte, auch in den Landesstrukturen, wie vorhin von mir auf den Weg gebracht. Und hier haben wir jetzt die Problematik, die Weimarer Reichsverfassung kennt eine Einkommensteuer von 10%, also den sogenannten Zehnten, der vorher auch schon über Jahrhunderte gegenüber Fürsten gegolten hat, der abzugeben war. Früher war es ja so, 10% hat die Kirche bekommen, 10% der König oder Fürst. In der Weimarer Reichsverfassung wurde festgelegt, 10% Einkommensteuer. Da aber der Staat handlungsunfähig gestellt ist und jetzt künstlich das Ganze organisiert ist, im Auftrag der Haager Landkriegsordnung für die Besatzungsmächte, kann natürlich keine Steuer erhoben werden. Deshalb muss man ja innerhalb des Konstrukts der Bundesrepublik die Steuer erklären. Das heißt, der sogenannte Firmenmensch oder bei der Firma angedockte Einzelfirma muss jetzt quasi die Steuer selber erklären. Und wenn sie die Steuer nicht selber erklärt, dann schickt man die Polizei drüben los, um eben dann denjenigen, das ist eigentlich jetzt nach dem Strafgesetz der 240 Nötigung, denjenigen so lange zu nötigen, bis er eben die Steuer erklärt. Ansonsten schenkt man ihm sogar noch Sonderurlaub oder andere Dinge. Ja, das ist natürlich unglaublich, und davon hatte ja auch der Werner das letzte Mal in der Sendung auch gesprochen. Von dem Beispiel eines Bauern hier, der da drangsaliert wurde mit der Steuerfahndung und was weiß ich. Und davon gibt es natürlich mannigfaltige Beispiele, ne? Kann man gar nicht alle durchgehen, so viel sind das, oder? Die kann man nicht alle durchgehen, nee. Also wir haben jeden Tag hier neue Willkür, und vor allem ist ja dadurch, dass jetzt gar nichts mehr im juristischen Sinne gilt. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Ein Mitglied einer unserer Selbstverwaltungen wollte, also der ist also Vorsitzender oder Mitglied in einem Verein und wollte federführend für diesen Verein eine Änderung vornehmen lassen. ruft bei dem Nodar entsprechend an und sagt, lieber Nodar, ich bin vom Gericht aufgefordert worden, diese Veränderung im Vorstand entsprechend notariell beurkunden zu lassen. Kennen Sie sich denn im Recht aus? Und sagt er, natürlich kenne ich mich im Recht aus, ich bin Notar. Ja, sagt er, wunderbar, dann bin ich ja richtig. Kennen Sie denn das zweite Bundesbereinigungsgesetz? Sagt der Notar, natürlich kenne ich das zweite Bundesbereinigungsgesetz. Dann sagt er, naja, dann werden Sie mir ja, bevor ich zu Ihnen komme, Ihre alliierte Kontrollnummer mitteilen. Woraufhin der Notar sagt, die habe ich nicht. Dann sagt er, ja, dann können Sie ja für mich gar nichts tun. Sagt der Notar, nö, ich kann für Sie auch nichts tun. Dann sagt er, ja, warum kommen dann die anderen Leute noch zu Ihnen? Dann sagt der Notar, naja gut, die wissen das ja nicht. Ja, es ist ja schon fast eine Frechheit, ne? Ich meine, der ist ja wenigstens ehrlich gewesen, aber es ist trotzdem eine Frechheit. Aber das ist live passiert und das im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen, im sogenannten größten künstlichen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Mann, ja, ja, also es ist also unglaublich. Also Leutchen hier vom Bundestrojaner und Co., hört euch das alles mal an, damit ihr wisst, in was für einer Konstruktion ihr lebt hier. Die Problematik ist ja, dass quasi seit 1935 im juristischen Sinne alle Bürger, ja, unter Betreuung gestellt sind. Du brauchst also, wenn du jetzt mal Sozialgericht und Arbeitsrecht ausgenommen, ja, brauchst du quasi um das Amtsgericht bis zu 8.000 Euro. Alles, was drüber hinausgeht, brauchst du einen Rechtsanwalt. Und dieser Rechtsanwalt arbeitet, so ist es seit 1935 organisiert, eigentlich rechtlich dem Gericht zu. Und du darfst ihn bezahlen. Du kannst dich also auch nicht selber vertreten. Vor internationalen Gerichten kann sich jeder selber vertreten. Also vor Gerichten wie zum Beispiel jetzt dem Strafgerichtshof oder dem internationalen Gerichtshof oder auch dem europäischen Gerichtshof könnte man selber auftreten. Aber vor deutschen Gerichten geht das eben nicht. Das hat 1935 die Betreuung eingeführt. Und wenn sich jetzt ein Rechtsanwalt, die werden im Übrigen kontrolliert über die Rechtsanwaltskammern, wenn sich jetzt ein Rechtsanwalt darüber hinwegsetzen würde, dann verliert er automatisch die Lizenz, weil er nicht mehr systemtreu funktioniert. Ja, das ist unglaublich. Wir hatten die Diskussion auch am Sonntag mit Leuten aus dem amerikanischen Rechtssystem, die sagten, dass das eigentlich überall so ist, dass alle Anwälte im Prinzip fürs System arbeiten. Und die eigentlich deswegen gar nicht einzusetzen sind von uns, weil die nicht für uns arbeiten. Ja, richtig. Die arbeiten immer für das System. Das ist unglaublich, ne? Genau so ist es. Und die Richter genauso. Und jetzt, ich war jetzt vor 14 Tagen oder knapp 10 Tagen, haben wir der Heinz Oppel und ich vor dem Amtsgericht Stuttgart, Bad Cannstatt, die eine Selbstverwaltung vertreten, und dort sind wir mit hingekommen und haben dann gesagt, bevor Sie hier überhaupt eröffnen, die Selbstverwaltung, Edith und Matthias Rekzi haben mit Ihnen keinen Vertrag geschlossen, handelsrechtlich gesehen. Und aus dem Grund mögen Sie bitte an der Stelle das dann für sich so protokollieren. Und dann sagt die Richterin, ja, entschuldigen Sie bitte, Sie sprechen jetzt von Äpfeln und nicht von Birnen. Sag ich, genau so ist es. Und daraufhin sagt sie, ja, wir sind ein Staatsgericht. Da sage ich, entschuldigen Sie bitte, für welchen Staat arbeiten Sie denn? Ja, weil die Staatsgerichte sind von den Alliierten seit 1949, Artikel 15 Gerichtsverfassungsgesetz, aufgehoben und gestrichen. Deshalb können Sie gar kein Staatsgericht nicht sein. Und im Übrigen, für welches Volk sprechen Sie denn Ihre Urteile? Denn steht in den Urteilen immer im Namen des Volkes, aber es ist ja nicht das Volk, sondern es ist eben ganz einfach, nicht das deutsche Volk, sondern es ist im einfach irgendein Volk. Ich habe gesagt, portugiesisches Volk, chinesisches Volk, ich will Ihnen ja jetzt nicht unterstellen, dass Sie für ein Bienenvolk in den Anden sprechen. Das ist klasse. Und dann haben wir uns wieder verabschiedet. Ich habe aber vorher dann, weil der Anwalt von der anderen Seite, der auch da saß, haben uns ja nicht hingesetzt, wir sind stehen geblieben, weil wir ja den Vertrag nicht angenommen haben. Und daraufhin sagte der, habe ich zu dem anderen Anwalt gesagt, naja, und Sie stehen ja auch unter Betreuung, und wenn Sie wegen zu viel den Mund aufmachen würden, dann würde man Ihnen die Lizenz entziehen. Hat der noch mehr gegrinst. Ne? Er hat aber nichts gesagt. Ja, also im Prinzip wissen die Leute, also zumindest die meisten wissen wahrscheinlich schon Bescheid, oder? Aber die wollen sich eben ihre Pfründe nicht wegnehmen lassen, weil sie verdienen ja damit, sie leben davon. Von den Juristen denke ich schon.